Das war Christoph May mit einem Stück über die Pariserin La Parisienne. Die Berliner CDU und besonders ihr noch Vorsitzender Frank Henkel haben gerade zu kämpfen mit einer große süße Mausaffäre mit Sexismusvorwürfen gegen die Partei. Der CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat das durchaus kritisch kommentiert und gesagt, Geschichten wie diese bekomme ich immer wieder geschildert. Nun wird Peter Tauber selbst vorgeworfen, eine Frau in seiner Partei als Kaninchen tituliert zu haben und einen regelrechten Mobbing-Fahrplan gegen diese Frau verfasst zu haben. Die Vorwürfe beziehen sich auf Taubers CDU-Kreisverband Main-Kinzig in Hessen. Unser Landeskorrespondent in Hessen, Ludger Fittgau, hat sich diese Geschichte angesehen. Herr Fittgau, was wird denn Peter Tauber da konkret vorgeworfen? Ja, Herr Mayer, Sie haben es schon angedeutet, das ist wirklich so eine Art Mobbing-Fahrplan, Pflegehinweise für das Kaninchen ist das überschrieben worden, ein Papier etwa aus dem Jahr 2006. Da wird also speziell die damalige Geschäftsführerin des Kreisverbandes, Frau Höhne-Weigel, sozusagen soll rausgedrängt werden aus ihrem Amt. Sie wird als Kaninchen bezeichnet, man soll ihr den Kündigungsschutz nicht erklären, man soll ihr Sand in die Augen streuen und soll ihr an einem Wochenende sagen, man will sie nicht mehr im Amt haben, dann könnte sie nicht reagieren. Und immer ist von einem Kaninchen die Rede. Und das hat zu einer großen Empörung bei Frau Höhne-Weigel geführt. Die ist 2014 in Rente gegangen, ist jetzt danach befragt worden. Sie selber sagt, sie hat dieses Papier nicht öffentlich gemacht, aber es ist in der Öffentlichkeit und kursiert jetzt in dem Kreisverband und führt also wirklich auch zur Aufregung. Dann heute, die Süddeutsche Zeitung hat noch sozusagen nachgelegt, hat einen Mailwechsel aus dem Jahr 2012 noch öffentlich gemacht. Darin schreibt Peter Tauber an 5 Männer im Kreisverband, man habe ein Problem mit der Frauenunion, dort gibt es keine Vorsitzende und dann wird diskutiert auch von diesen Männern, dass man doch also pseudo-engagierte Frauen, die rein optisch interessant sein könnten, in dieses Amt bringen soll und auch da distanziert sich Peter Tauber an dem Punkt nicht. Bei dem ersten Fall hat er sich klar distanziert und sagt, dieses Papier habe ich nicht geschrieben. Ah, dann haben wir schon 2 Schichtungen dieser Geschichte. Wenn wir auf die erste nochmal schauen, wenn er sagt, er hat dieses Kaninchenpapier eben nicht geschrieben, könnte man ja aber auch fragen, hätte er nicht was dagegen tun müssen, wenn er von solchen Mobbingpraktiken in seinem Kreisverband Wind bekommt? Ja, er hat von diesem Papier tatsächlich Wind bekommen. Er sagt, ich habe es nicht geschrieben und wer was anderes behauptet, ist eine Lüge. Pikant dabei ist, dass auch ein weiterer ehemaliger Funktionär, Tom Zeller aus dem Kreisverband, den er gut kennt, Tauber kennt ihn gut, der hatte zunächst in der letzten Woche gesagt, Tauber und ein weiterer Verfasser haben dieses Papier geschrieben. Dieser Tom Zeller hat aber das inzwischen wieder zurückgenommen, gesagt, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer es geschrieben hat. Also Peter Tauber hat damals nichts gemacht, hat auch wohl 2012 als seine Mitarbeiter dann irgendwie wirklich über die Frauen, die möglicherweise in das Amt der Frauenunion kommen können. Da ist immerhin eine jetzige Bundestagsabgeordnete, wird diskutiert, da wird gesagt, ja, vielleicht kriegt ihr auch mal was auf die Reihe und sowas. Also solche Sprüche werden da gemacht. Auch da distanziert er sich nicht, also hat er offenbar das ja, als Sprachform auch akzeptiert. Er hat sich auch schon geäußert zu diesen Vorwürfen, diese Kaninchengeschichte betreffend. Peter Tauber hat in unserem Schwesternprogramm im Deutschlandfunk dazu Stellung genommen und er hat dabei eine interessante Anspielung gemacht, ganz am Ende dieser Äußerung. Wir hören uns das mal an. Damals hatten viele davon Kenntnis, auch das habe ich schon gesagt. Ich war nicht beteiligt am Schreiben des Papiers, ich bin nicht der Auftraggeber und ich habe eine leise Ahnung, warum das kurz vor meiner Nominierung aus der Schublade gezogen wird. Vor seiner Nominierung für die Bundestagswahl nämlich. Was meinen Sie, was steckt jetzt hinter dieser Anspielung? Meint Peter Tauber, dass sein eigener Landesverband ihm da Knüppel zwischen die Beine werfen will? Ja, zumindest gibt es im Kreisverband Main-Kinzig ganz deutlich Kritiker und Kritikerinnen vor allen Dingen. Das ist zum einen Anne Höhne-Weigel, die bleibt auch dabei. Sie sagt, das Papier damals, dieses Kaninchenpapier, stammt aus der Feder von Peter Tauber. Ich habe gestern mit ihr gesprochen. Sie sagt, das muss der geschrieben haben, auch wenn er es bestreitet. Und es gibt eine weitere Frau aus dem Kreisverband, die sich ähnlich äußert, die auch sagt, Tauber mobbt Frauen. Also da gibt es auf jeden Fall Kritik und es gibt jetzt natürlich Nominierungen. Und auch Tauber muss im November dann nominiert werden. Und er glaubt tatsächlich, es gibt Gegenwind aus seinem Kreisverband. Und was denken Sie, wie beschädigt wird er aus dieser Geschichte herauskommen? Naja, also jetzt ist die Frage, was kommt alles noch nach? Also wie gesagt, die Süddeutsche heute wieder mit einem neuen Mailwechsel. Möglicherweise ist das auch nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt offenbar Menschen in seinem Kreisverband, die diese Praktiken offenlegen wollen und die ihm dann auch künftig noch schaden könnten. Peter Tauber und seine Affären in der hessischen CDU. Ludger Fittgau war das, unser Landeskorrespondent. Vielen Dank.